Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Charisma ist für mich das Außeralltägliche in unserem Leben. Und ein Mensch, der Charisma besitzt, muss mich aus meinem alltäglichen Leben, wie wir uns alle dahin schleppen, mehr oder weniger, muss er mich herausreißen, inspirieren. Sagt die Psychologin Dr. Eva Brigitta Müller. So gesehen würden einige dem Popsänger Robbie Williams durchaus Charisma, also eine außergewöhnliche Ausstrahlung, zusprechen. Auch Mutter Teresa und Michael Jackson hatten es wohl. Barack Obama wirkt charismatisch, ganz klar. Angela Merkel eher nicht. Aber was ist es eigentlich genau, was ihr fehlt? Ich werbe um Stimmen und deshalb ist meine Hauptaufgabe, darzulegen, was wir für die nächsten 4 Jahre wollen. Für mich ist das auch nicht langweilig. Es ist nichts, was der Mensch, dem das zugeschrieben wird, hat, erklärt der emeritierte Professor für Soziologie Dirk Kessler. Es ist keine inhärente Eigenschaft, er ist besonders groß, er ist besonders klein, dick, dünn oder was auch immer, sondern es wird dieser Person zugeschrieben. Und zwar, weil diese Person am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt den Ball in die richtige Ecke schießt. Ran schießt! Da! Da! Da! Da! Da für Deutschland! Oder weil sie, und das ist die traditionellere und engere Bedeutung, am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte findet. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Ein Endspiel, ein Popkonzert, ein Jahrestag. Vor allem in emotional aufgeladenen Situationen werden Personen als charismatisch wahrgenommen. Wenn dann ein begnadeter Fußballer ein Tor schießt, dann sind natürlich alle Menschen aufgewühlt. Ob man ihn deswegen gleich zum Charismatiker machen muss, weiß ich nicht. Aber in der Tat, es gibt Situationen, in denen solche hochemotionalen Erwartungen sehr groß sind. Und dann ist es prima, wenn die dann auch bedient und befriedigt werden. Im stillen Kämmerchen kann kein Funke überspringen. Charisma ist ein Gruppenphänomen, das sich zwischen offenbar außergewöhnlichen und normalen Menschen ereignet. Also ein starkes Beziehungsphänomen im Grunde genommen. Es gibt einen oder eine da oben und viele unten. Die Bühne ist das passende Symbol. Ohne hierarchische Struktur, keine charismatische Wirkung, schrieb der Soziologe Max Weber um das Jahr 1920. Reinste Typen sind die Herrschaft des Propheten, des Kriegshelden, des großen Demagogen. Das ewig Neue, Außerwerktägliche, nie Dagewesene und die emotionale Hingenommenheit dadurch sind die Quellen persönlicher Hingebung. Charisma ist gesellschaftlich relevant. Es kann religiöse oder politische Gemeinschaften konstituieren. Deshalb widmet sich auch eher die soziologische als die psychologische Forschung der Frage, was da eigentlich passiert, wenn sich Grenzen aufzuheben scheinen und eine Gruppe Menschen mit ihren charismatischen Helden in einem Gefühlsbad verschmilzt. Es spricht jetzt in dieser Zeit nicht mehr ein Führer oder ein Mann, sondern das deutsche Volk. Und wenn ich jetzt Sprecher dieses deutschen Volkes bin, dann weiß ich, in dieser Sekunde stimmt Wort für Wort dieses ganze Millionenvolk in meine Worte ein. Schauen Sie sich manche dieser Reden im Sportpalast oder auf dem Reichstagsgelände in Nürnberg. Das ist doch also aus heutiger Sicht geradezu unglaublich, wie es gelingen konnte, Abertausende in diesen Taumelzustand zu versetzen. Nur weil da übrigens ganz weit weg, ich meine, das Mandal steht da oben auf einer Tribüne. Also man sah ihn ja kaum. Das war ja auch noch nicht die Zeit von großen Fernsehübertragungen auf großen Leinwänden. Und trotzdem, ja, wir würden heute sagen, flippten die Leute aus. Das will ja erstmal erklärt werden. Warum flippten die Leute bei Hitlers Reden regelrecht aus, wie es der Soziologe Dirk Kessler formuliert? Warum folgten die Deutschen derartig blind ihrem größenwahnsinnigen Führer? Oder warum griff das Pariser Volk nach dem leidenschaftlichen Aufruf des Rechtsanwaltes Camille Desmoulins zu den Waffen und erstürmte im Juli 1789 die Bastille? Oder warum verließen Männer und Frauen ihre Familien, um mit dem jüdischen Wanderprediger Jesus von Nazareth durch die Lande zu ziehen? Die charismatische Autorität ist eine der großen revolutionären Mächte der Geschichte, erklärte Max Weber. Der deutsche Soziologe entwickelte seine berühmte Definition der charismatischen Herrschaft in einer Zeit, als Gurus, Wunderheiler und sogenannte Genies großen Zulauf hatten, weil der Erste Weltkrieg und politische Umbrüche die Leute verunsicherten. Da gab es zum Beispiel den Dichter Stefan George, den von Hungerleidern und Möchtegern-Künstlern kultisch verehrten Meister, der ein neues Reich errichten wollte. Oder den Sozialisten Kurt Eisner. Er hatte 1918 die Revolution in München angeführt und trat nun das Amt des ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern an. Also die Stunde der Charismatiker ist immer eine als Not, als Ausnahmesituation definierte Situation. In der normal alltäglichen Wirklichkeit braucht es keinen Charismatiker, aber in Situationen, in denen die Menschen das Gefühl haben, hier braucht es einen Führer, hier braucht es einen Erlöser, einen Erretter, da ist dann der Ruf und die Suche nach einem als charismatisch begabten Menschen groß. Jedes besondere Ereignis, große Jagdzüge, Dürre oder anderweitige Bedrohung durch den Zorn der Dämonen, vor allem aber kriegerische Gefährdung, lassen sofort das Charisma des Helden oder Zauberers in Funktion treten. Das ist die Stunde sozusagen der charismatischen Führer, die dann eben den Gehorsam fordern. Ihr müsst mir gehorchen, denn ich bin euer Führer. Und es gibt dann eben Menschen und manchmal eben sehr viele Menschen, die diesem Gehorsamsanspruch folgen, weil sie eben in diesem Menschen besondere Fähigkeiten glauben zu sehen, die diese Not lösen kann. Welche Fähigkeiten ist zweitrangig? Das Besondere ist der springende Punkt. Max Weber beschrieb, dass sich seit alters her Anführer in Krisensituationen durch außergewöhnliches Verhalten charismatisch qualifizierten. Der nordische Berserker, der wie ein tollwütiger Hund um sich biss. Oder der Schamane, der sich in Ekstase tanzte oder sang. Egal, ob nun Drogen, Epilepsie oder Manien eine Rolle spielten, der Soziologe konstatierte: Die natürlichen Leiter in psychischer, physischer, ökonomischer, ethischer, religiöser, politischer Not waren weder angestellte Amtspersonen noch Inhaber eines als Fachwissen erlernten und gegen Entgelt ausgeübten Berufs im heutigen Sinne dieses Wortes, sondern Träger spezifischer als übernatürlich im Sinne von nicht jedermann zugänglich gedachter Gaben des Körpers und Geistes. Der Kern des Charisma-Begriffs ist religiös. Charisma bedeutet auf Griechisch Gnadengabe und bezeichnet in der christlichen Tradition ein Geschenk, mit dem Gott einzelne Menschen auszeichnet. Es handelt sich allerdings weniger um eine Begabung als um die Befähigung, Inspirationen oder Erleuchtungen empfangen und überzeugend weitergeben zu können. Max Webers Verdienst oder Leistung war es, diese eigentlich theologische Kategorie aus der altchristlichen Terminologie in den Bereich der vor allem Herrschaft des politischen Bereichs hineinzuführen, um dort eben einen bestimmten Typus von Herrschaft zu charakterisieren. Und zwar eine Herrschaft, die mit geltenden Normen und Regeln bricht und qua göttlicher bzw. anderweitiger Berufung eigene neue Gesetze aufstellt. Und auf einmal ist das dann eben nicht von Gott gegeben und verliehen, dieses Geschenk dieser besonderen Begabung, dieser besonderen Begnadung, sondern, wenn man so will, von dem Volk oder vorsichtiger von einigen Menschen. Es muss ja nicht immer das ganze Volk sein, das einer Person charismatische Qualitäten zuschreibt. In dieser Stunde wird sich das ganze deutsche Volk mit mir verbinden. Und wir wollen diesen gemeinsamen Willen jetzt so stärken, wie wir ihn in der Kampfzeit hatten. Und so bitte ich dich, mein deutsches Volk, tritt jetzt hinter mich, Mann für Mann, Frau um Frau. Max Weber entzauberte und säkularisierte das Phänomen des Charisma. Und er lieferte eine Analyse des nationalsozialistischen Aufstiegs, bevor er sich ereignete. Nichts ist von Gott oder dem Schicksal gegeben, alles von Menschen gemacht. Heutzutage gehen Organisationspsychologen noch einen Schritt weiter, indem sie Charisma nicht mehr als geschenkt oder übertragen betrachten, sondern als individuell selbst gesteuert. Charisma ist zum großen Teil erlernbares Verhalten, sagt die Psychologin Eva Brigitta Müller, die Führungskräfte trainiert. Was bringe ich Menschen bei? Ich bringe Menschen bei, wie sie aufgrund der Eigenschaften und Verhalten, die sie schon haben, die sie schon mitbringen, wie sie dieses Verhalten so optimieren können, dass sie eine charismatische Ausstrahlung bestenfalls auf andere Menschen haben. Und davon sind aber nur kleine Teile Körpersprache oder Rhetorik. Eva Brigitta Müllers Seminare basieren auf dem Konzept der transformationalen, also verwandelnden Unternehmensführung, das amerikanische Organisationspsychologen seit Mitte der 1990er Jahre verbreiten. Ziel ist der visionäre Leader, dem die Mitarbeiter nicht nur brav, sondern begeistert folgen. Sein Mittel? Charisma. Durch bestimmte Kommunikationstechniken und eine gezielte Persönlichkeitsentwicklung lässt es sich befördern. So Eva Brigitta Müllers Überzeugung, die sie Geschäftsführern und Abteilungsleitern vermittelt. Sie werden auch zu einem Teil natürlich von der Personalentwicklung geschickt. Die sagen, schau mal, das ist jetzt deine Jahresbeurteilung oder Auswertung. Wir möchten gerne, dass du im Bereich Beziehung mit anderen Menschen oder Kommunikation mit anderen Menschen noch etwas für dich tust, dass du ja vielleicht auch nur mit mehr Persönlichkeit auftrittst. Aber die Entwicklung dessen müssen sie immer noch selbst wollen und auch für sich selbst vornehmen. Und wenn sie ein Leben führen, wo sie sagen, ich schwimme stromlinienförmig weiter in meinem Leben, in meiner Umgebung und schaue, dass ich nirgendwo anecke, dann wird es auch nichts mit Charisma, weil sie müssen Menschen auch zeigen, dass sie beschützen können oder für sie kämpfen können. Für moderne Organisationspsychologen ist Charisma eine menschliche Ressource, die es zu entdecken gilt. Für Soziologen wie Dirk Kässler bleibt es ein faszinierendes gesellschaftliches Phänomen. Entweder jemand hat Persönlichkeit oder er hat sie nicht. Oder immer wieder genauer, es wird ihm zugeschrieben, ja oder nein. Also das zu erlernen, halte ich für fragwürdig. Selbstverständlich eignet sich nicht jeder als charismatische Führungskraft, betont auch Eva Brigitta Müller. Introvertierte Personen, die keinen Blickkontakt halten können, tun sich schwer, eine ganz besondere Ausstrahlung zu erzeugen. Trotzdem erfährt die Psychologin immer wieder, dass es Menschen gibt, die von frühester Jugend an einfach sehr viel mehr mitbekommen haben in der Richtung. Also eine Segnung mit Charisma möchte ich an dieser Stelle gar nicht ausschließen bei Menschen, die dort wahrscheinlich wirklich eine Sonderbegabung haben. Tonight is a particular honor for me because let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. Barack Obama machte im März 2004 alles richtig, als er seine Grundsatzrede vor dem Nationalen Demokratischen Kongress hielt und zum Shootingstar seiner Partei avancierte. Er stand entspannt und aufrecht am Rednerpult. Sein Redestil war persönlich, emotional und metaphernreich. Überzeugend vertrat er seine Wertvorstellungen. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. Ego-Shows funktionieren nicht. Selbstdarsteller ernten allenfalls Bewunderung, aber keine Hingabe, erklären Coaches und Organisationspsychologen. Charismatiker dagegen haben eine Sendung, sie brennen für übergeordnete Ziele. Eva Brigitta Müllers Credo lautet deshalb: Firmenchefs, die daran glauben, dass die Welt ihre Produkte braucht, wirken mitreißender als jemand, der nur von Umsatzzahlen spricht. Jemand, der eine charismatische Ausstrahlung hat, wird Ziele haben, die wirtschaftsfremd sind. Also es wird niemals eine Gewinnmaximierung eines Unternehmens sein. Hier schimmert der ursprüngliche Begriff des Charismas als Gottesgeschenk noch durch. Es ist eigentlich eine Gabe, ein zweckfreies Gut. Echte Charismatiker in der engeren Definition des Wortes haben deshalb nichts mit herkömmlichen Regel- und Vertragswerken, also auch nichts mit Firmen zu schaffen, erklärte Max Weber. Sie stehen außerhalb der Bande der Welt und sind ehe- und berufslos. Das reine Charisma ist der Gegensatz aller geordneten Wirtschaft. Es ist eine, ja geradezu die Macht der Unwirtschaftlichkeit. Auch und gerade dann, wenn es auf Güterbesitz ausgeht, wie der charismatische Kriegsheld. Immer, das ist das Entscheidende, lehnt das Charisma den planvollen, rationalen Geldgewinn, überhaupt alles rationale Wirtschaften, als würdelos ab. Der schnöde Mammon. Organisationspsychologen lehren, dass sich charismatische Führungskräfte für die Bedürfnisse und Probleme ihrer Mitarbeiter interessieren sollten. Deren Nöte sind das kreative Potenzial, aus dem sich das besondere Etwas, das einzigartige Profil eines Leaders entwickeln lässt. Aber er steht nicht nur unter dem Druck, seine Wertvorstellungen glaubhaft zu verkünden. Er muss sie und sich auch durch außerordentliche Taten beweisen. Ein Beispiel, das auch im Charisma gerne genannt wird, ist die Geschichte eines CEOs, der in seinem Unternehmen gesagt hat, mein größter Wert ist Vertrauen in die Mitarbeiter. Und das sagen ganz viele. Aber er ist hingegangen und erschien die nächste Woche mit einer großen Axt, ging in die Fabrikhalle und riss mit dieser Axt, also er hat es klein geschlagen, die Stechuhr raus. Und sagte, ich vertraue euch, dass ihr morgens regelmäßig und rechtzeitig zur Arbeit kommt und dass ihr eure Schicht macht. Man kann Charisma nicht wirklich künstlich herbeiführen. Der Soziologe Dirk Kessler bleibt dabei. Es gehört zum besonderen Charme des Charisma, dass es überraschend in Erscheinung tritt. So wie das Pfingstwunder den Jüngern Jesu geschieht. Ein Quäntchen an religiösem Inhalt ist eben doch noch dabei. Allerdings ist die Sache, für die eine charismatische Persönlichkeit meist sehr leidenschaftlich eintritt, nicht zwangsläufig moralisch gut oder richtig. Sie kann sich genauso als schlecht oder böse erweisen. Charisma bedeutet also immer auch ein Spiel mit dem Feuer. Nehmen Sie Stalin. Stalin ist ohne jede Frage eine solche Figur, der charismatische Qualitäten zugeschrieben wurden, oder Mao Zedong. Es ist sozusagen der Mann der Stunde. Er steht da. Er ist aufgrund von Vielzahl, auch historischen Ausscheidungsprozessen, da nun auf einmal im Rampenlicht dieses Geschehens. Und es gelingt dann, ihm diese Zuschreibung sozusagen zu erwecken und auch immer wieder zu stabilisieren. Natürlich entsteht dann so etwas wie ein Personenkult, ein Führungsmythos, der nicht zuletzt dann auch durch Erfolge in Anführungsstrichen stabilisiert wird. Das Charisma einer Leitfigur fällt nämlich wie Asche in sich zusammen, wenn die Aktienkurse abstürzen, wenn weitere Siege der Mannschaft ausbleiben, wenn der gesellschaftliche Wandel auf sich warten lässt. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Je höher die Erwartungen, umso größer das Charisma. Messianische Gestalten sind Projektionsflächen für Menschen, die an eine gottgleiche Figur glauben und auf eine bessere Zukunft hoffen möchten. Weil es sich ausschließlich dieser Wechselwirkung zwischen Führer und Volk, zwischen Star und Fangemeinde verdankt, ist der Charakter des Charisma stets flüchtig und labil. Also das ist eine zirkuläre Geschichte. Ich glaube, ich projiziere auf dich charismatische Qualitäten. Du übernimmst diese Zuschreibung. Jawohl, ich habe Charisma, offensichtlich. Die Menschen schreiben mir das zu. Charisma kann eine schöpferische gesellschaftliche Kraft entwickeln. Manchmal stürzt es die Verhältnisse sogar um. Wie aber geht es danach weiter? Im Grunde meist ziemlich uncharismatisch. Max Weber beschrieb, wie sich Charisma beim Marsch durch die Institutionen meist automatisch selbst auslöscht, wenn es nicht durch Aktionen wie eine Mobilmachung etwa neu entflammt wird. Sind Emotionen gute Ratgeber? In den USA wird die Qualität zukünftiger Präsidenten traditionell an der Überzeugungskraft ihrer Performance gemessen. Hierzulande setzen sich dagegen seit Jahrzehnten stets eher bürokratisch wirkende Typen durch. Obwohl die Sehnsucht nach mitreißenden Politikern durchaus immer wieder aufflackert. Dennoch. Wir haben gute Erfahrungen damit, genau solche Leute nicht haben zu wollen. Also denke ich schon, dass zumindest für die deutsche Diskussion, aber sicher auch darüber hinaus, die Figur Adolf Hitler als vielleicht in gewisser Weise eine sehr eindrucksvolle Illustration des Typus charismatischer Herrschaft tatsächlich ihre Folgen bis heute hat. Aber die Gefahr ist nie gebannt. Die Geschichte lehrt, wie leicht Volksmassen verführt und manipuliert werden können. Der Soziologe Dirk Kessler möchte deshalb für alle Zukunft klarstellen. Im Bereich der demokratischen politischen Herrschaft brauchen wir keine charismatischen Führer, sondern wir brauchen vernünftige Politiker, die Sachverstand haben und das politische Geschäft gut beherrschen. Sie hörten Charisma, was Menschen wirken lässt, von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Amberger und Carsten Fabian. Technik Susanne Herzig, Regie Markus Köpnick. Eine Sendung von Radio Wissen.